Erster, ich sah ein weiteres großes und erstaunliches Zeichen am Himmel, sieben Engel, die die letzten sieben Plagen trugen, denn mit diesen Plagen endete Gottes Zorn. Zweiter, ich sah auch etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Diejenigen, die über das Tier, sein Bild und die Zahl seines Namens gesiegt hatten, standen auf diesem gläsernen Meer und hielten Hafen Gottes. Dritter, sie sangen das Lied von Mose, dem Diener Gottes, und das Lied des Lammes. Sie sagten, Herr, Gott, du Allmächtiger, deine Taten sind groß und wunderbar. Deine Wege sind gerecht und wahrhaftig, du König der Völker. Vierter, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn nur du bist heilig. Deshalb werden alle Völker kommen und dich anbeten, weil deine gerechten Taten sichtbar geworden sind. Fünfter, danach sah ich, wie sich der Tempel, das Zelt des Zeugnisses, im Himmel öffnete. Sechster, die sieben Engel mit den sieben Plagen kamen aus dem Tempel heraus. Sie trugen reine, glänzende Leinenkleider und goldene Gürtel um ihre Brust. Siebter, eines der vier Lebewesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, die mit dem Zorn Gottes gefüllt waren, der für immer lebt. Achter, der Tempel füllte sich mit Rauch, der von Gottes Herrlichkeit und Macht kam, und niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel beendet waren.